In der Mississippi-, Missouri- und Ohio-Ebene finden sich 13.000 sogenannte Mount Builders, meist künstliche, heilige, terrassierte Hügel oder Stufenpyramiden aus der Kupferzeit, das ist aus der Periode der Atlanta. Sie weisen eine seltsame Ähnlichkeit auf mit den zu atlantischer Zeit errichteten terrassierten heiligen Bergen in Deutschland und mit den ägyptischen und deutschen Stufenpyramiden und sind ebenso mit unterirdischen Gängen und Grabkammern versehen wie der Himmelsberg auf Atlantis. Nun haben die Forschungen über jene Mount Builders ergeben, dass sie in eine außerordentlich weite Zeit hinabreichen, vielleicht auf 100.000 und mehr Jahre, dass ihre Erbauer sie plötzlich verlassen haben mussten, wahrscheinlich infolge einer Katastrophe, die über sie hereinbrach. Vergegenwärtigt man sich nun, dass der Untergang von Atlantis eine ganz ungeheure Flutwelle hervorrief, die um den ganzen Erdball lief und dass wochenlang Wolkenbrüche den Atlantischen Ozean und die angrenzenden Länder heimsuchten, so liegt der Schluss nahe, dass die zweifellos atlantisch-arische Kolonie in Nordamerikas Ebene bei jener Katastrophe vernichtet wurde. Auffallend ist, dass nach der Entdeckung Amerikas unter den Ohio- und Dakota-Indianern Leute mit rotbraunen Haaren und blauen Augen zu finden waren, vielleicht noch entartete Reste einer arisch-atlantischen Kolonistenbevölkerung. Überbleibsel der letzteren sind vielleicht auch die 1920 von Dr. Reis in den Gebirgen an den Amazonenstromquellen entdeckten weißhäutigen riesigen Indianern, deren Sprache von anderen Indianern ganz verschieden war. Schliemann soll bei seinen Ausgrabungen Kunstwerke aus Atlantis gefunden haben. Dass man tatsächlich mit einer ehedem vorhanden gewesenen sehr alten Kultur zu rechnen hat, beweisen die Ausgrabungen von Sir Evans auf Kreta. Die letzte Kulturschichte des Hügels, auf dem das alte Knossos lag und bereits schön gefärbte Tongefäße enthielt, wird von ihm auf 9000 Jahre geschätzt. Auch die Geschichte von Mykenä lässt an jene Katastrophe von Atlantis denken. Schon vor der Kulturperiode, die man als mykenische Epoche bezeichnet, findet sich eine Kultur, die nicht den Griechen des Altertums zugeschrieben werden kann, sondern einem anderen Volke. Heute kennen wir dieses Volk, es handelt sich um die atlantischen Arier. Lüttke sagt, ausgedehnte Palastanlagen aller Art mit reichem Schmuck von Wandmalereien entrollen sich vor unserem Auge. Das Bild einer staunenswerten Kultur und einer Kunst voll scharfer Naturbeobachtung und hohen Könnens. Irgendeine furchtbare Katastrophe muss ihr ein jähes Ende bereitet haben. Wir kennen letztere. Es ist der Untergang von Atlantis. Auch sonst tritt in diesen Denkmälern ein fremdartiger Zug hervor, sagte Lüttke, der die Frage nach der Nationalität des Volkes, das jene Kultur hervorgebracht hat, zu einer viel umstrittenen macht. Höchst seltsam ist es, dass die alten Palastruinen von Mittelamerika mit ihren Mäandern, Kassetten und Stabornamenten und dem überaus malerischen Anblick ihrer Fassaden unwillkürlich an gewisse Baudenkmäler der alten Ägypter, Griechen und Römer erinnern. Höchst auffallend ist die vollkommen gleiche Konstruktion der ägyptischen und mittelamerikanischen Tempeltore. Erst in der Mitte des Jahres 1923 wurden wieder in einem Urwald auf einer mexikanischen Insel zwei Tempel entdeckt, die den altägyptischen Tempeln zum Verwechseln ähnlich sehen. Und unter den Ruinen von Mitla fand sich der Isiskopf. Verzierungen mit Säulenkapitälen in den dortigen Tempelruinen sind denen von Dendera in Ägypten auffallend ähnlich. Yucatan ist das Ägypten der alten Welt. Es enthält mehr als 40 Riesenstädte mit Ruinen von herrlichen Tempeln und Palästen. Hier handelt es sich um alte atlantische Kultur, die vermutlich durch die beim Untergang von Atlantis entstehende Riesenflutwelle vernichtet wurde, wie die Mountbuilder-Erbauer. Selbst dem ungelehrtesten Mann muss hier der Gedanke des innigen Zusammenhanges einer uralten, auf rassischer Gemeinschaft beruhenden und durch eine plötzliche Katastrophe vernichtete Weltkultur auftauchen. Vielleicht dürfte im Zusammenhange damit noch eines Umstandes gedacht werden. Am Titicacasee in Peru fanden die erobernden Inkas Grabtürme mit Nischen und Kammern, in denen Leichen beigesetzt wurden, in Gruppen von 20 bis 100 Stück zusammenstehend. Es ist seltsam, dass solche Türme auch andernwärts zu finden sind, so in Iberien, Sardinien, Kleinasien. Es ist hier unschwer, das Bestreben zu ersehen, die Leichen angesehener Personen ähnlich zu bestatten wie im Himmelsberg auf Atlantis. Seltsam ist, dass alle die Bauwerke jener arischen Kulturperiode der Vorzeit auf Sonnenverehrung hinweisen, die sich im Kultus der alten Kulturen erhielt. In den atlantischen Tempeln waren nach dem Berichte Platos als Symbol der Sonne riesige Sonnenscheiben aus lauterem Gold aufgestellt. Sonnenscheiben fanden sich auch in den alten ägyptischen, in den vorchristlichen norddeutschen und in den mittelamerikanischen Tempeln. Die alte arische Sitte der Aufstellung von Sonnenscheiben im Tempel wurde von den Nachfolgern der atlantischen Kulturträger in Mittelamerika übernommen. Cortes raubte in einem mittelamerikanischen Tempel eine goldene Sonnenscheibe in der Größe eines Wagenrades. Für den unleugbaren Zusammenhang der atlantisch-europäischen Kultur mit der germanischen in der vorgeschichtlichen Zeit sprechen auch folgende Tatsachen. Sowohl in Amerika, zum Beispiel am Titicacasee im Inka-Staat, als in Nordeuropa im Lande der Germanen finden sich eigenartige Steinkreise, die zu astronomischen Beobachtungen bestimmt waren und nach den vorgeschichtlichen Längenmaßen des Fußes hergestellt sind. 16 Fuß sind 4,616 Meter. Diese Steinkreise sind, was für die Steinkreise von Stonehenge und Abbotsbury in England und Audrey bei Danzig von Fachleuten längst erwiesen ist, eine Art Steinkalender. Kann jemand glauben wollen, dass der gleiche Bau der Steinkreise in beiden Erdteilen ein zufälliger ist?